Stoff, aus dem die Träume und die Mythen sind. Wie Freud durch die moderne Entwicklung der Mythos-Sehnsucht überholt und C.G. Jung bestätigt wird. Eine Betrachtung von Uli Olvedi. Eigentlich mag schon keiner mehr so recht glauben, was Sigmund Freud anno 1928 behauptete. Auch wenn es heute noch offizielles Credo westlicher Weltanschauung ist. Es gibt keine Instanz außer der Vernunft. Intuition galt dem Pionier der Psychoanalyse nichts, womit er immerhin eine ganze Hälfte des Gehirns leugnete, nämlich die rechte Gehirnhemisphäre, die gerade entgegengesetzt zum intellektuellen Modus des Verstandes funktioniert. Und Symbole und Mythen nannte er schlichtweg Illusion. C.G. Jung, sein großer Gegenspieler, konterte: Unser gegenwärtiges Leben wird von der Göttin Vernunft regiert, die unsere größte und tragischste Illusion ist. Mit Hilfe der Vernunft, so reden wir uns ein, haben wir die Natur besiegt. Dieser Streit der beiden Seelenforscher, an dem ihre Freundschaft zerbrach, spiegelt eine Spaltung, die heute einen ganz überindividuellen Charakter bekommen hat. Sie wurde sichtbar in der Kontroverse zwischen dem materialistischen, ratiogläubigen Establishment und der alternativen Gegenkultur. Und es ist heute schon gar keine Frage mehr, was wir von diesem angeblichen Sieg über die Natur zu halten haben, auf ökologischem wie auf medizinischem und psychologischem Gebiet. Der Irrtum, der Freud unterlaufen ist, ist zugleich der Irrtum einer ganzen Epoche. Der Schritt ins mentale Bewusstsein, wie der Philosoph Jean Gebser die verstandesdominante Bewusstseinsstruktur des neuzeitlichen Menschen nennt, hat sich als Gewinn und Verlust zugleich erwiesen. Als Gewinn an sachlicher Denkfähigkeit, aber auch als Verlust an tieferer, ganzheitlicher Erfahrung. Letztere ist bildhaft und gleichnishaft und sie drückt ihre Inhalte nicht abstrakt, wie auf der mentalen Ebene, sondern in Symbolen und Sinnbildern aus. Gebser hat die kollektive Bewusstseinsentwicklung des Menschen in drei große Bögen aufgegliedert. Die erste Stufe nennt er die magische Struktur, ihr folgt die mythische Struktur und dieser die neuzeitliche mentale Struktur. In kurzer Zusammenfassung definiert Gebser die drei Strukturen folgendermaßen: Alles, was uns gehört, ist Ausdruck unserer Macht und gehört der magischen Struktur an und stimmt mit ihr überein. Alles, was uns entspricht, ist Ausdruck unserer Seele und entspricht der mythischen Struktur. Alles, was wir sehen, ist Ausdruck unseres Verstandes und ist Sehen und Vorstellen, die der mentalen Struktur gemäß sind. Noch eine weitere mögliche Stufe nennt Gebser, das integrale Bewusstsein. Das beinhaltet, dass die einzelnen Strukturen nicht mehr voneinander getrennt funktionieren, sondern als Ganzes. Miteinander korrespondierend, einander durchdringend und zugleich kontrollierend und als solches Ganzes zu etwas Neuem werdend. Diese Integration, so führte Gebser in seinem Hauptwerk Ursprung und Gegenwart aus, kann uns allein erst zum Ganzen, zum wirklichen Menschen machen. Die Entwicklung der drei genannten Strukturen lässt sich übrigens auch bei jedem Kind beobachten. Als erstes versucht es sich der Welt der Dinge zu bemächtigen und alles Erreichbare zu seinem Besitz zu machen. Darauf folgt das Alter, in dem Märchen große Bedeutung bekommen und jedes Spiel zugleich sinnbildliche und dramatische Gestaltung ist. Der Jugendliche schließlich trennt sich ab von dieser bildhaften Bewusstseinsebene und wendet sich mehr und mehr dem Intellekt zu. Das heißt, er baut Meinungen und Vorstellungen auf, die er für die Repräsentation der Wirklichkeit hält. Und dabei bleibt es dann. Relikte des magischen und mythischen Bewusstseins aus der Kindheit überdauern, ohne ins Wachbewusstsein zu dringen, als infantile Besitzsucht, als Habsucht im direkten Sinn des Wortes und als irrationale Vorurteile, Projektionen und Illusionen. Da nützt dann der sachlich kühle Verstand der mentalen Struktur, selbst wenn er einigermaßen entwickelt ist, überhaupt nichts. Denn die Psyche oder Seele oder wie wir jenen Bereich des individuellen Geistes nennen wollen, der nicht vom Verstand beherrscht wird, verschließt sich vor ihm. Das weiß jeder, der je versuchte, eine Stimmung rational zu beeinflussen. Man mag sich noch so gute Argumente liefern, sie ändern wenig. Freud, den die Degenerationserscheinungen der christlichen Religion dazu verführten, alles, was mit der bildhaften, symbolhaften Ebene des Bewusstseins zu tun hat, als überflüssige Illusion zu deklarieren, zitiert stolz eines seiner eigenen Kinder, das sich, wie er schreibt, frühzeitig durch eine besondere Betonung der Sachlichkeit auszeichnete. Wenn den Kindern ein Märchen erzählt wurde, dem sie andächtig lauschten, kam er hinzu und fragte, ist das eine wahre Geschichte? Nachdem man es verneint hatte, zog er mit einer geringschätzigen Miene ab. Es steht zu erwarten, dass sich die Menschen gegen die religiösen Märchen bald ähnlich benehmen werden. Mein kleiner Sohn, der nicht zum Rationalisten erzogen wurde, stellte ebenfalls einmal die Frage, auf die jedes Kind stoßen muss. Sind die Märchen wahr? Ich gab ihm zur Antwort, dass Märchen auf eine andere Weise wahr seien als die Ereignisse des täglichen Lebens. Er bedachte dies eine Weile, nickte schließlich und sagte, ah ja, das ist halt ein anderer Teil der Welt. Dieser andere Teil der Welt, den es allerdings als solchen zu erkennen gilt, damit nicht Mythos mit sachlicher Realität verwechselt wird, dieser andere Teil der Welt lässt sich nicht ungestraft beiseite schieben. Der Preis dafür ist psychische Verarmung, Verlust des Kontaktes mit der Natur, die zum Gebrauchsobjekt herabgewürdigt wurde, Verlust schließlich der menschlichen Würde, die in solch einer Atmosphäre der Verdinglichung und Mechanisierung des Geistigen nicht überleben kann. Der Tiefenpsychologe C.G. Jung veranschaulicht, was der Philosoph Gebser als Denkangebot unterbreitet. Er schreibt, in früheren Zeiten, als instinktive Vorstellungen im Geist des Menschen auftauchten, konnte sein Bewusstsein diese in ein zusammenhängendes Muster integrieren. Aber der zivilisierte Mensch kann das nicht mehr. Sein fortschrittliches Bewusstsein hat sich selbst aller Mittel beraubt, durch welche die hilfreichen Beiträge der Instinkte und des Unbewussten assimiliert werden könnten. Organe der Assimilation waren jene numinosen Symbole, die allgemein heilig gehalten wurden. Heute sprechen wir zum Beispiel von Materie. Wir beschreiben ihre physikalischen Eigenschaften, wir führen Laborexperimente durch, um einige ihrer Aspekte zu zeigen. Aber das Wort Materie bleibt ein trockener, unmenschlicher und rein intellektueller Begriff, der für uns keine psychische Bedeutung hat. Wie anders war dagegen das frühere Bild der Materie, der großen Mutter, welches die tiefe emotionale Bedeutung der Mutter Erde ausdrückte. Diese Worte, erschienen in dem Sammelband »Der Mensch und seine Symbole«, wurden 1964, also vor 20 Jahren, zum ersten Mal veröffentlicht. Sie bringen zum Ausdruck, was Jung in seiner Zeit beobachtet hatte. Seitdem ist nun eine kleine Veränderung zu beobachten. Die entmythisierte Epoche scheint ihren Höhepunkt überschritten zu haben. Sind wir nicht die Sachzwänge, die Vernunftgründe, den Leistungsdruck, den Fortschritt und so weiter schon ziemlich leid? Bangen nicht inzwischen Psychologen, Soziologen, Politiker und sogar Naturwissenschaftler um die Qualität des Lebens? Das Mythische und Märchenhafte, zur Vordertür hinaus katapultiert, scheint sich durch die Hintertür wieder hereinzuschleichen. Wie anders wären sonst die Erfolge der neuerdings so beliebten Fantasy- und Fiction-Produkte zu erklären wie Der Krieg der Sterne, E.T., Der dunkle Kristall oder Die unendliche Geschichte. Ein Kultbuch wird letztere bereits genannt, und mit diesem von Symbolismus prallen Mytheneintopf trifft der Autor Michael Ende mitten hinein in die Kulturdepression. Die Story ist höchst allegorisch. Der kleine Bastian rettet in einer imaginierten Heldeninkarnation namens Atreyu das Land Phantasien vor dem Zugriff des Nichts, unterstützt von einem Amulett und einem weißen Drachen, bedroht von Sphinx und Werwolf und anderem Traumgelichter. Und der Autor lässt keinen Zweifel daran, dass er sich auskennt mit der Symbolsprache des Unbewussten. So präsentiert zum Beispiel das letzte große Bild des Romans den Uroboros, den geschlossenen Kreis der Urschlange, in moderner Spaltung. Als zwei Schlangen. Eine hell, die andere dunkel. Einander in den Schwanz beißend und zum Oval vereint. Die reglosen Riesenleiber der Schlangen glänzten wie unbekanntes Metall. Nachtschwarz die eine, silberweiß die andere. Und das Verderben, das sie hervorrufen konnten, war gebannt, weil sie sich gegenseitig gefangen hielten. Wenn sie sich je losließen, dann würde die Welt untergehen, das war gewiss. Aber indem sie sich gegenseitig fesselten, hüteten sie zugleich das Wasser des Lebens. Der Erfolg nicht nur des gar sehr vereinfachten Films, sondern auch des weit differenzierteren Buches beweist immerhin, da ist ein Bedürfnis nach fantastischen Geschichten, nach dem märchenhaft Irrationalen, ein augenscheinlicher Hunger nach jenem anderen Teil der Welt, der allzu lange geleugnet, unterdrückt, verächtlich abgetan wurde, bis man schließlich nicht einmal den Kindern mehr ihre Märchen gönnen wollte, die stattdessen mit Problembewusstsein, Klassenkampf und Gesellschaftsaktualität gelangweilt wurden. Die Lage hat sich geändert. Auf dem Büchermarkt ist ein wahrer Fantasieboom zu beobachten, der uns mit Taschenbuchfluten von Fantasy- und Fiction-Literatur überschwemmt. Darunter viel plattes Zeug, aber auch manches Juwel an Imaginationskraft und psychischer Echtheit. Uralte Themen wiederholen sich in vielfältiger Art. Das Rätsel muss gelöst, der Bann gebrochen, der Schatz gefunden, der Böse besiegt werden. Und man muss sich wieder Zeit zum Lesen nehmen. Denn wie es der epischen Qualität der mythischen Ebene entspricht, nimmt die Tendenz zu, Geschichten in weiten Bögen zu verfassen, als Trilogien oder gar Quadrologien. Unübertroffener Klassiker der modernen Fantasieliteratur ist wohl John Ronald Tolkien, der mit seinem Werk ein komplexes mythologisches Gebilde schuf, ungebrochen und aus einem Guss. Er präsentiert den anderen Teil der Welt in jener unmittelbaren Weise, wie sie den großen Mythen der Vergangenheit eigen ist. Von der keltischen Kultur beeinflusst, hat Tolkien für sein berühmtes Epos »Der Herr der Ringe« eine ganze mythische Welt, Mittelerde genannt, vom Beginn ihres Entstehens an geschaffen, mit ihren Geschlechterreihen, ihren märchenhaften Rassen von Elben, Zwergen, Gnomen und anderen, alle genauestens in Stammbäumen zusammengefasst und einzeln bei Namen genannt. Ja, sogar eine Sprache mit entsprechenden Sprachwurzeln ist entstanden, die im Silmarillion, das die frühen Mythen vor der Zeit der Ringe enthält, aufgelistet sind. Die Geschichte des ersten Zeitalters beginnt mit dem Bericht von der Musik der Ainur. Eru war da, der eine, der in Arda Ilúvatar hieß. Und er erschuf erstens die Ainur, die Heiligen, Sprösslinge seiner Gedanken. Und sie waren bei ihm, bevor irgend anderes erschaffen war. Und er sprach zu ihnen, sie Melodien lehrend. Und sie sangen vor ihm, und er war froh. Lange aber sangen sie nur jeder für sich allein oder zu wenigen, während die anderen lauschten. Denn ein jeder verstand von Ilúvatars Gedanken nur jenen, aus dem er selbst stammte. Und nur langsam lernten sie auch ihre Brüder verstehen. Doch indem sie hörten, verstanden sie besser, und es wuchsen Einklang und Harmonie. So konnte es natürlich nicht bleiben. Wie in allen Schöpfungsmythen dieser Welt zerbrach der paradiesische Zustand an der Begierde und Aggression der Individuen. So entfaltet sich nun eine große Historie von Kriegen und Siegen, von Schicksalen und Vermächtnissen, deren Höhepunkt die magischen Ringe sind. Zumal einer, der Ring der Macht. Drei Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht, sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein, den Sterblichen ewig dem Tode verfallen neun, einer dem dunklen Herrscher auf dunklem Thron im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Der Ringmythos enthält alle typischen Urbilder und Situationen, die in Mythen, Sagen und sogenannten großen Träumen aufzutreten pflegen. Und sie wirken nicht erdacht, nicht künstlich geschaffen, sondern eher wie auf natürliche Weise aus einem tief verwurzelten Stamm herausgewachsene Äste und Zweige. Da ist zunächst der Held, der Hobbit Frodo, der sich zu Beginn seiner großen Aufgabe keineswegs gewachsen fühlt und erst Abenteuer um Abenteuer in die Heldenhaftigkeit hineinwachsen muss. Dann ist da der Zauberer Gandalf, der weiße Magier, und sein Gegenspieler, der schreckliche Sauron, Herr von Mordor, der dunkle Herrscher auf dunklem Thron. Es gibt die schönen, hilfreichen Elben und die grausamen Nazgul, die schwarzen Geisterreiter und Helfer Saurons, die den Tod bringen, wo sie auftauchen. Das Unterweltwesen Gollum, die inkarnierte Ambivalenz, von Sehnsucht nach Erlösung und dem Fieber nach Macht hin und her geschüttelt, folgt wie ein Schatten dem Helden, dessen Ekel und Mitleid es abwechselnd auslöst. Auch die Natur ist belebter Teil des Dramas. Bewegliche Bäume formieren ein Heer, um den Helden zu unterstützen. Der magische Blick einer Riesenspinne wird ihm zur tödlichen Gefahr. Die alles vergoldende Sonne des Elbenlandes gehört dazu und die Düsternis des schrecklichen Landes Mordor. Und das Toben des Gewitters ist kaum zu trennen von der Drohung der geflügelten Dämonen. So sehr die Ringgeschichte als eine Spiegelung innerer Dramen und Seelenlandschaften aufgefasst werden kann, will doch der Autor nichts hinein- oder herausinterpretiert wissen. Tolkien schreibt im Vorwort: Was irgendwelche tiefere Bedeutung oder Botschaft betrifft, so gibt es nach der Ansicht des Verfassers keine. Das Buch ist weder allegorisch noch aktuell. Tolkien wehrte sich damit auch gegen die Unterstellung, er habe die Zeit, in welcher er den Herrn der Ringe schrieb, die geschichtliche Situation zwischen 1936 und 1953, in verschlüsselter Form wiedergegeben. Laut Aussage des Autors wurde die gesamte Story schon lange vorher konzipiert und er führt diverse Argumente an, weshalb sie, wäre sie tatsächlich aktuell gemeint gewesen, ganz anders hätte verlaufen müssen. Andere Lösungen könnten ersonnen werden, je nach dem Geschmack oder den Ansichten jener, die Allegorien oder aktuelle Bezüge schätzen. Aber ich habe eine herzliche Abneigung gegen Allegorie, in allen ihren Erscheinungen, und zwar immer schon, seitdem ich alt und wachsam genug war, um ihr Vorhandensein zu entdecken. Wahre oder erfundene Geschichte mit ihrer vielfältigen Anwendbarkeit auf das Denken und die Erfahrung der Leser ist mir sehr viel lieber. Ich glaube, dass viele Leute Anwendbarkeit und Allegorie verwechseln. Aber die eine ist der Freiheit des Lesers überlassen, die andere wird ihm von der Absicht des Verfassers aufgezwungen. Damit hat Tolkien ausgesprochen, was den echten Mythos ausmacht, dass er der Gesetzmäßigkeit des inneren Bilderdramas und symbolischer Gestaltung folgt und dadurch überindividuellen Charakter gewinnt. Ganz bewusst allegorisch meinte hingegen Tolkiens berühmter angelsächsischer Vorläufer John Bunyan seine glückhafte Pilgerfahrt, die er im 17. Jahrhundert im Gefängnis schrieb, in dem er wegen ketzerischer Umtriebe 12 Jahre lang einsaß. Bunyan war Prediger und vielfach kommentierte er seine Träume und Fantasien, die das Grundgerüst seiner Pilgerfahrt bilden, in der gebetbuchhaften Manier seiner Zeit und keineswegs immer zutreffend. Dennoch ist da so viel unmittelbares Material aus den Tiefen der Psyche, mit jungscher Terminologie würde man sagen archetypisches Material, dass ein Werk weit über den Rahmen einer intimen Autobiografie hinausgeht. Die Jungianerin Esther Harding, die diese Pilgerfahrt als eine typische Darstellung des inneren Mythos eines Menschen analysierte, sagt dazu: In Träumen und Mythen, wie auch in Parabeln und Gleichnissen, ist das innere Leben des Menschen und der Prozess seiner seelischen Entwicklung beinahe stets als eine Reise, eine Wanderfahrt dargestellt, als ein Fortschreiten von einer Entwicklungsphase zur anderen. Auf dem Wege begegnen einem Personen und Abenteuer, ein Ziel schwebt vor, das erreicht oder auch nicht erreicht werden mag, dessen Erlangung aber jedenfalls als der Gipfel, als die Erfüllung aller Lebensbestrebungen vorgestellt wird. Träume und Erzählungen dieser Art mögen im Allgemeinen als bloße Gebilde der Fantasie angesehen werden, die über ihren dichterischen Gehalt hinaus keine Bedeutung haben. Wenn sie aber einer psychologischen Analyse unterzogen werden, stellt es sich heraus, dass ihnen eben doch ein erheblich größerer Sinngehalt innewohnt. Bunyans innere Reise führt von der Stadt Verderben, die vom Untergang bedroht ist, zur goldenen Stadt, von der er allerdings im Augenblick seiner Flucht durch eine kleine Pforte in der Stadtmauer noch gar nichts weiß, sowie derjenige, der sich auf den Weg der Selbstentwicklung und Selbstbefreiung macht, noch nicht wissen kann, in welchen Erfahrungen dieser Weg gipfeln wird. Die erste Station des Pilgers ist ein Sumpf, in den er unversehens hineingerät und von dem er festgehalten wird, bis einer kommt und ihm heraushilft. Der andere fragt, warum er nicht auf die Trittsteine geachtet hätte. Der allegoriensüchtige Bunyan nennt den Sumpf Sumpf der Verzagtheit und dem Retter gibt er den Namen Beistand. Nicht zu Unrecht, denn zu Beginn einer großen inneren Entwicklungsphase mag man ganz animiert und begeistert sein, aber bei der ersten Schwierigkeit stellt sich Niedergeschlagenheit ein. Da kommt man nur heraus, wenn man auf die Markierungen des inneren Weges, auf intuitive Hinweise achtet. An solch geistiger Wachheit mangelt es uns jedoch zumeist. C.G. Jung zog zur Interpretation des Begriffs Religion das lateinische Wort religere heran, das so viel bedeutet wie sorgfältig beachten oder berücksichtigen. Man sollte also Religion keinesfalls nur im Sinne von Glauben und von Dogmen verstehen, wie es im christlichen Kulturkreis üblich ist, denn in nicht-theistischen Religionen gibt es so etwas wie ein Glaubensbekenntnis oder Glaubenssätze überhaupt nicht. Vielmehr deutet das Wort seinem ursprünglichen Sinne nach eine grundlegende und achtsame Beziehung zur eigenen Psyche an. Im großen Bereich geistiger Funktionen gibt es neben dem diskursiven Denken noch andere Erfahrungsmodi, wie Träume, spontane Fantasien, bildhafte Assoziationen, Ahnungen, Gestimmtheiten, plötzliche Einsichten, psychosomatische Reaktionen, die allesamt als Wegweiser dienen können, wenn man sie eben nur sorgfältig beachtet. Tut man's nicht, gerät man tatsächlich in den Sumpf, in Ignoranz und Depression. Des Pilgers Reise ist beschwerlich. Aber zwischendurch geht's ihm auch mal ganz gut. Die Last, die er mit sich schleppen musste, fällt ihm von den Schultern und rollt in ein offenes Grab. Sie ist ins Unbewusste hinabgesunken, sagt die Analytikerin. Diese Erfahrungen machen vor allem Leute, die sich auf einen spirituellen Weg begeben haben. Da fühlt man sich nach einigen schwierigen Hürden, die überwunden wurden, plötzlich ganz befreit und meint, jetzt sei schon alles geschafft. Man sei gar schon so gut wie erleuchtet. Der Pilger jubelt also lauthals, aber des inneren Schicksals Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Er kommt nämlich alsbald in ein Tal, in dem er von einem geflügelten, feuerspeienden Ungeheuer, eine Mischung aus Fisch, Drache, Bär und Löwe, attackiert wird. Jetzt geht es an die Auseinandersetzung mit der rohen Instinktenergie. Und nach dem Gesetz des Mythos fällt, falls das Untier überwältigt wird, die Energie des Feindes dem Sieger zu. Der Kampf mit dem Drachen oder Ungeheuer taucht in unzähligen Mythen auf. Und er symbolisiert immer den großen Schritt einer Bewusstseinserhellung. Siegfried trat gegen den germanischen Drachen an. St. Georg musste sich als Drachentöter bewähren. Herakles erschlug die neunköpfige Hydra. Der skandinavische Held Sigurd besiegte die magische Schlange Fafnir. So ganz mögen wir auch heute noch nicht auf das Ungeheuer Mythologem verzichten. Das beweisen cineastische Kultfiguren wie King Kong oder der Weiße Hai. Mit dem Sieg über das Ungeheuer hat der Pilger den Zugang zu einem Unterweltsbereich freigemacht, den er Tal des Todesschattens nennt. Darin erwartet ihn ein dantisches Inferno, dem erst die aufgehende Sonne im zweiten Teil des Tales ein Ende macht. Umso höllischer geht es zu in den Träumen und Fantasien, je stärker die Entfaltung des natürlichen Lebens behindert ist. Die gesunde Triebbefriedigung, spielerische Kreativität, das Empfangen und Geben von Zuneigung, also Freude überhaupt. Da kann sich das Verdrängte bis zu Gespenstern und psychotischen Stimmen verselbstständigen. Es gibt zu denken, dass Schizophrenie, an der immerhin mindestens 1% der abendländischen Bevölkerung leidet, als eine Geisteskrankheit beschrieben wird, deren Ausdrucksform vollkommen unverständlich sei, weshalb man absolut keinen Zugang zu Patienten habe und ihn somit nicht heilen könne. In anderen Kulturen nennt man es Besessenheit und weiß bei weitem besser, damit umzugehen. Vielleicht ist das Nachtbewusstsein, mit dem sich der Schizophrene identifiziert, uns nur deshalb so unverständlich, weil wir selbst abgeschnitten sind davon, sodass die sogenannten Gesunden ausschließlich nur noch in der einen, der rationalen Welt leben und die Kranken, besser gesagt die anderen Kranken, in der irrationalen. Die Psychiaterin Hannah Green beschreibt in ihrem Buch »Ich habe dir nie einen Rosengarten versprochen« den Prozess einer Heilung von Schizophrenie, die nur dadurch zustande kommen konnte, dass die Ärztin ihrer Patientin in ihren isolierten, deformierten inneren Mythos hinein folgte, in Ernst nahm und auf dieser Ebene der Kranken zu begegnen vermochte. Nur von dort ausgehend konnte sie dem Mädchen helfen, nach und nach die beiden Welten wieder miteinander zu verknüpfen. Dasselbe Vorgehen wird auch von Ronald Lang und C.G. Jung berichtet. Lang erzählt in seinem Buch »Das geteilte Selbst« von einem Fall, in dem die Integration sogar weitgehend ohne fremde Hilfe, sondern allein durch einen Gegenmythos in Form eines Films geschah. Es war Fellinis La Strada, der den verzerrten inneren Mythos einer Patientin mit dem typischen Krankheitsbild einer Schizophrenia simplex korrigierte und ihr den entscheidenden Anstoß gab, die Beziehung zur mentalen Ebene wieder aufzunehmen. So wie der Psychotiker im inneren Teil der Welt gefangen ist, ist der Neurotiker im äußeren Teil gefangen. Aber das Irrationale drängt in seine rationale Welt hinein, wo er es entsprechend rationalisiert. Dann meint er, das so Verzerrte als richtig, als Wirklichkeit zu erfahren. Aber auf einer schiefen Ebene kann man nicht natürlich und gerade gehen. Der Versuch dazu wird zum Krampf und verursacht ständiges Leiden. Dieses Phänomen beobachtete Jung ganz deutlich bei seinem abtrünnigen Freund Sigmund Freud. Eines war mir klar. Freud, der stets mit Nachdruck auf seine Irreligiosität hinwies, hatte sich ein Dogma zurechtgelegt. Oder vielmehr, anstelle eines ihm verloren gegangenen, eifersüchtigen Gottes, hatte sich ein anderes zwingendes Bild, nämlich das der Sexualität, unterschoben. Ein Bild, das nicht weniger drängend, anspruchsvoll, gebieterisch bedrohlich und moralisch ambivalent war. Bloß die Benennung hatte sich geändert und damit allerdings auch der Gesichtspunkt. Nicht oben war das Verlorene zu suchen, sondern unten. Es war vor allem ein Charakterzug, der mich beschäftigte, Freuds Bitterkeit. Schon bei unserer ersten Begegnung war sie mir aufgefallen, lange blieb sie mir unverständlich, bis ich sie im Zusammenhang mit seiner Einstellung zur Sexualität sehen konnte. Für Freud bedeutete zwar die Sexualität ein Numinosum, aber in seiner Terminologie und Theorie kommt sie ausschließlich als biologische Funktion zum Ausdruck. Nur die Bewegtheit, mit der er über sie sprach, ließ darauf schließen, dass noch Tieferes in ihm anklang. Nach seinem eigenen Ausspruch fühlte er sich von einer schwarzen Schlammflut bedroht, er, der vor allen die schwarze Tiefe auszuschöpfen versucht hatte. Freud hat sich nie gefragt, warum er ständig über den Sexus reden musste, warum ihn dieser Gedanke so ergriffen hat. Es wurde ihm nie bewusst, dass sich in der Monotonie der Deutung eine Flucht vor sich selbst ausdrückte oder vor jener anderen vielleicht als mystisch zu bezeichnenden Seite in ihm. Ohne Anerkennung dieser Seite konnte er jedoch nie in Einklang mit sich selber kommen. Er war blind gegenüber der Paradoxie und Doppeldeutigkeit der Inhalte des Unbewussten und wusste nicht, dass alles, was aus dem Unbewussten auftaucht, ein Oben und ein Unten, ein Innen und ein Außen hat. Außen und Innen, wir könnten auch sagen Tagbewusstsein und Nachtbewusstsein oder Intellekt und Intuition oder Denken und Meditation müssen im Gleichgewicht sein, um sozusagen die richtige geistige Sehschärfe zu ermöglichen. Dann inspiriert jeweils eine Seite die andere und verhindert die geistige Zwangsjacke der Fixierung. John Bunyan hat die goldene Stadt, das Symbol für die Integration, nicht erreicht. Er hat sie nur von Ferne sehen dürfen. Wäre er mit den christlichen Mystikern Meister Eckhart oder Johannes Tauler vertraut gewesen, so hätte er vielleicht den Sprung aus der Fixierung an den Dualismus in die Ganzheit geschafft. Denn in der reinen Mystik lösen sich die Gegensätze auf, offenbart sich ihre Relativität. So sagt der buddhistische Zen-Meister Sosan, der Geist der Religion ist nicht zwei. Nicht zwei ist der Geist der Religion. Und Esther Harding, ahnend, dass wir letztlich alle ganz normale Mystiker sind oder sein könnten, sagt über den Pilger: Armer Bunyan, er war so nahe daran, die Erlösung zu finden. Aber er stak zu fest im Käfig seines eigenen Glaubens. Er hatte einen langen Weg zurückgelegt und sein echtes Erleben der inneren Welt hatte ihn weit über das hinausgeführt, was viele seiner Glaubensgenossen noch eben zu verstehen vermochten. Nur der mächtige Einiger des inneren Lebens ist es, der, um des tibetisch-buddhistischen Meisters Milarepa Wort zu gebrauchen, hoffen darf, während einer Lebenszeit Buddhaschaft zu erlangen. Dem inneren Entwicklungsweg geht immer eine Initiationssituation irgendeiner Art voraus, sei sie absichtlich herbeigeführt oder spontan erlebt. Initiationsriten sind stets mit einem Rückzug aus den weltlichen Aktivitäten verbunden, der den nötigen introvertierten Status möglich macht. Und dieser Rückzug wird in der Form von Kontemplation und Meditation methodisch und kontinuierlich als ergänzende Zäsur in den Ablauf des täglichen Lebens eingefügt. In literarischer Darstellung wird das Tor zur inneren Reise oft auch als Traum ausgewiesen, wie etwa in Dantes Göttlicher Komödie, die mit den Worten beginnt: Es war inmitten unseres Wegs im Leben. Ich wandelte dahin durch finstere Bäume, da ich die rechte Straße aufgegeben. Ich weiß nicht mehr, wie ich hingeraten. So war ich voller Schlaf um diese Stunde. Wie Dante das Verirren im Wald, einem archetypischen Symbol für das Unbewusste, als Ausgangssituation nennt, spricht Banyan von einer Höhle, einem unterirdischen Bereich, dessen Qualität von unten und dunkel ebenfalls Unbewusstes andeutet. Als ich durch die Wüste dieses Lebens wanderte, geriet ich an einen Ort, wo eine Höhle war, und ich legte mich daselbst zum Schlafen nieder. Und als ich schlief, da träumte mir ein Traum. Auch die unendliche Geschichte spielt sich im Traum ab, im Traum des kleinen Bastian. Er beginnt in einem Buch zu lesen, doch dann imaginiert er sich immer tiefer in die Geschichte hinein, bis die beiden Ebenen, die äußere und die innere, sich mehr und mehr vermischen und ihn in den Traum hineintragen, aus dem er, wie das ja nicht selten vorkommt, mit dem Gefühl erwacht, lediglich aus einer Realität in die andere geschleudert zu werden. Noch während er schrie, fand er sich ohne Übergang auf dem Speicher des Schulhauses wieder, von wo er einst vor langer Zeit nach Phantasien gekommen war. Wie lange mochte es her sein, dass er von hier aus seine große Reise angetreten hatte? Wochen? Monate? Vielleicht Jahre? Eine Besonderheit fällt auf bei allem mythischen Erleben. Es ist eine andere Art von Zeit, in die wir dabei eintreten. Die große Zeit, wie der Religionshistoriker Mircea Eliade diese Erfahrung im Unterschied zur kleinen Zeit unseres mentalen Bewusstseins bezeichnet. Im Traum, aber auch in schicksalhaften Momenten, partizipieren wir an der großen Zeit, wenn wir etwas zutiefst Bewegendes, existenziell Erschütterndes, sei es erfreulich oder schrecklich, erleben. Hierbei wird das gewöhnliche Zeitgefühl von einer umfassenderen, überzeitlichen Weise der Wahrnehmung abgelöst. Wie sehr uns die Abspaltung unserer mentalen Bewusstseinsebene den Strick um den Hals gelegt hat, zeigen die beiden Extreme unseres Zeitempfindens, ausgedrückt mit den Schlagworten keine Zeit und die Zeit totschlagen. Wir sind unglücklich, wenn uns unser mechanisiertes Dasein zu wenig Zeit für uns selbst zu geben scheint. Ist jedoch freie Zeit vorhanden, so gähnt sie wie ein Abgrund. Und es muss alles getan werden, um das Loch zu stopfen. Mit extra Verpflichtungen, Hobbys, sportlichen Leistungsprogrammen und vor allem mit Zerstreuung. Doch die Sehnsucht nach der großen Zeit, der mythischen Erfahrung, bleibt bestehen. Wir sind es gewöhnt, sie auf die einfachste und billigste Art zu befriedigen. Vor dem Fernseher, im Kino oder ein bisschen anspruchsvoller, denn dazu brauchen wir wenigstens ein bisschen eigene Fantasie mit Lektüre. Der eigenen Traumzeit entwöhnt, verlangen wir nach einer künstlichen, und das mag das zunehmende Interesse an Fiction- und Fantasy-Produkten erklären, die mit ihrer kreativen Eigenwilligkeit, manche haben sie wirklich, unsere eigene bildhafte Gestaltungskraft anregen. Hier wird die Initiationssituation gern durch eine Reise zu einem fremden Planeten geschaffen, der den anderen, den mythischen Anteil der Welt repräsentiert. André Nortons Roman »Das Geheimnis der Mondsänger« beginnt zum Beispiel mit einem deutlichen Hinweis auf den Traumzeitcharakter der Geschichte. Der Raum ist eine Wildnis, die kein Mensch durchforschen kann. Und hätte er 100 oder gar 1000 Lebensspannen Zeit. Und wer sich dennoch dem Forschen hingibt, wird bald entdecken, dass er dabei Dinge akzeptieren muss, die ans Fantastische und Wunderbare grenzen. Je weiter man an den Rand der Galaxis vordringt, desto öfter erlebt man, dass die Sagen und Legenden des einen Planeten zur harmlosen oder grausigen Wirklichkeit auf dem nächsten Planeten werden können. Auf Nortons Planet Jektor gibt es Eingeweihte, die den Geist eines Menschen in ein Tier und den eines Tieres in einen Menschen übertragen können. Jeder Eingeweihte muss selbst diesen Austausch als einen Teil seiner Schulung durchgemacht haben. Der Held der Geschichte, ein Raumfahrer, kann sein Erlösungswerk nur vollenden, wenn er in die Haut eines pantherähnlichen wilden Tieres schlüpft. Und er muss erleben, dass dies zu einem geistigen Kampf zwischen seinem Menschsein und Tiersein wird. Diese Verwandlung ist nötig, um eine alte, bedrohte Kultur zu retten. Moderne Illustration der psychologischen Notwendigkeit, um der Ganzheit willen Beziehungen zu den verkümmerten Instinkten aufzunehmen. So viel triviales Zeug es in der Science-Fiction- und Fantasy-Literatur auch geben mag, manche Autoren beweisen doch echte Inspiration. Und es sind vor allem weibliche Autoren, die dem Genre eine neue Dimension von mythischer Echtheit hinzugefügt haben. Das Tierthema, wie es im eben zitierten Roman und manchen anderen, wie etwa in Olaf Stapledons Sirius oder in Der Gewissensfall von James Blish auftaucht, hat Ursymbolcharakter. Es ist im Totemismus der Primitiven wie in der Apokalypse des Neuen Testaments zu finden. Drei von den Evangelisten werden von Tieren begleitet. Lukas vom Stier, Markus vom Löwen, Johannes vom Adler und nur einer, Matthäus, vom Engel. Christus selbst erscheint symbolisch als das Lamm Gottes oder als Fisch. Er ist aber auch die am Kreuz erhöhte Schlange und auch Löwe und Einhorn sind Allegoriae Christi. Angela Jaffe schreibt in Der Mensch und seine Symbole über die Tiersymbolik: Vom psychologischen Standpunkt aus ist das Tier ein Symbol der Trieb- und Instinktnatur des Menschen. Auch der zivilisierte Mensch erfährt die Macht seiner Triebhaftigkeit und seine Unterlegenheit gegenüber den aus dem Unbewussten hervorbrechenden autonomen Trieben und Affekten. Eine solche Triebkraft als Tierdämon zu symbolisieren, ist durchaus adäquat. Die Lebendigkeit und Anschaulichkeit des Symbols ermöglicht es dem Menschen, eine Beziehung zu der gefährlichen Macht in ihm selber herzustellen. Der unübersehbare Reichtum der Tiersymbolik in Religion und Kunst aller Zeiten und Völker spricht für ihre Bedeutsamkeit. Jedes Symbol stellt einen Weg zur Bewusstmachung eines unbewussten Inhalts dar, denn es transportiert ihn ins Fassbare. Die Instinkt- und Tierseele drängt sich der Fantasie in immer neuen Gestalten auf, so als wolle sie sich unter allen Umständen bemerkbar machen und dem Bewusstsein einprägen, und zwar als das, was sie in Wirklichkeit ist, als eine sorgfältig und religiös zu beachtende Grundtatsache des Lebens. So hat auch die Geschichte von E.T., dem Fremden aus dem All, unbewussten Symbolcharakter und bezieht auch daher ihren Erfolg. Ein Kind freundet sich mit dem reptilhaften Außenweltler an, die Erwachsenen hingegen töten es fast mit ihrer Sucht, sich wissenschaftlich aller Natur zu bemächtigen. Und es tut dem Kinobesucher ganz offensichtlich gut, sich mit dem Kind, dem Repräsentanten der eigenen Potenzialität an emotionaler Offenheit, ein hochtrabenderer Begriff wäre Seelenstärke, zu identifizieren. Vom spontanen Auftauchen der Tiersymbolik in Verbindung mit Science-Fiction-Thematik in den aktiven Imaginationen eines Analysanden berichtet auch der Jungianer Hermann Maas in seinem Buch »Der Therapeut in uns«. Der Imaginierende sieht zunächst einen Wal, dann zwei Wale, denen ein Mann, der sich als Teil des Wals bezeichnet, und eine Frau, die Fruchtbarkeitsgöttin, entsteigen. Mit diesen fliegt er in einer Rakete zu Mars, wo er in einem Tempel einem Götterpaar begegnet. Mars kommentiert: Die im Wal verkörperte ursprüngliche Einheit enthielt Über- und Unterweltliches, Göttliches und Menschliches, Männliches und Weibliches, Gutes und Böses. Sie wandelt sich in ein Götterpaar und ein Menschenpaar. Die bisher als Fruchtbarkeitsgöttin und als männlicher Teil des Wals bekannten Personen werden zu gewöhnlichen Menschen und schließen sich der Gruppe um das Ich an. Das bedeutet einen Energiezuwachs für die Person des Patienten. Die Art, wie der Flug auf den Mars erlebt wurde, legt den Verdacht nahe, dass hier eine ganz moderne Art kollektiver Bilder eine Rolle gespielt hat, die Fernsehbilder der Raumfahrt. Doch das entwertet sie meines Erachtens nicht. Die meisten imaginierten Bilder, wenn nicht alle, entstammen dem Gedächtnis. Die Herkunft besagt wenig. Es kommt darauf an, was die schöpferische Fantasie des Unbewussten damit macht. In Träumen moderner Menschen kann die Raumrakete als symbolisches Vehikel der Transzendenz auftauchen. Und die Weltraumfahrt hat einen weit über ihre wissenschaftliche Bedeutung hinausgehenden, nämlich mythischen Charakter. Die Astronauten sind die Heldenfiguren unserer Zeit. Ihre Reisen werden fasziniert an den Bildschirmen in aller Welt verfolgt. Und an ihnen wiederholt sich auch die symbolische Zeremonie des Altertums, der Triumphzug des siegreichen Helden. So etwa bei der triumphalen Parade für John Glenn nach seiner Erdumkreisung. Weltraumfiction und Ursymbol kombiniert auch Ursula Le Guin in dem Roman Winterplanet, in dem ein Abgesandter der heterogenen Rasse auf eine androgyne Rasse trifft, deren Individuen also männlich und weiblich zugleich sind. Nur in einem bestimmten zeitlichen Rhythmus werden sie sexuell aktiv, kommen in die Kämmer, wie man das auf dem Planeten Winter nennt, und kein Individuum kann voraussagen, ob es dabei männliche oder weibliche Geschlechtsmerkmale ausprägen wird. Für den Fremden sind diese Androgynen ebenso verwirrend und abstoßend wie für die Winterweltler die heterogene Rasse, die ihnen in ihrer Dauerbrunst untermenschlich erscheint. Der Gesandte wirkt in seinem Unbehagen sehr abendländisch. Bei Tisch hatte Estraven liebenswürdig mit mir geplaudert. Jetzt, mir gegenüber vor dem Feuer sitzend, war er sehr still. Obwohl ich schon 2 Jahre auf Winter lebte, war ich noch lange nicht in der Lage, die Planetenbewohner so zu sehen, wie sie sich sahen. Immer wieder versuchte ich es, doch meine Bemühungen endeten alle damit, dass ich die einzelnen Gethenianer unbewusst zuerst als Mann und dann als Frau sah und sie somit in eine jener Kategorien zwang, die für sie so irrelevant, für mich dagegen so wesentlich sind. So dachte ich jetzt, als ich mein dampfendes, herbes Bier schlürfte, dass Estravens Verhalten bei Tisch ganz und gar weiblich gewesen war. Ganz Charme, Takt und Oberflächlichkeit, liebenswürdig und gewandt. War es vielleicht sogar diese sanfte, subtile Weiblichkeit, die ich an ihm nicht mochte und der ich misstraute? Denn es war unmöglich, in ihm, in dieser dunklen, ironischen, machtvollen Persönlichkeit neben mir, eine Frau zu sehen. Und dennoch spürte ich, sobald ich in ihm einen Mann zu sehen versuchte, etwas Unechtes, einen Betrug in ihm oder in meiner eigenen Vorstellung von ihm. Die Winterwelt ist keineswegs paradiesisch. Ihre Bewohner sind ganz normale menschliche Egoisten. Aber in der Freundschaft, die sich zwischen dem Gesandten und dem Androgynen entwickelt, wird etwas von der heilsamen Wirkung deutlich, die im Aufbrechen und Auflösen von Fixierungen liegt. Der moderne, aufgeklärte Mensch ist keineswegs immun gegen den Mythos. Im Gegenteil. Da die mythische Bewusstseinsebene völlig verdrängt ist, ist die unbewusste Beeinflussbarkeit besonders groß. Das beweist vor allem der Erfolg der NS-Propaganda, die vorwiegend mit dem Faszinosum des Mythischen operierte, Germanenmythos, Führermythos, Mythos der Auserwähltheit. Das Mythische an sich ist wertfrei, doch seine Macht ist groß und sie kann ebenso gut zerstörerisch wie kreativ sein. Das Ziel heiligt oder dämonisiert die Mittel. Aber während die Zerrform des missbrauchten Mythos zum Größenwahn führt, so führt andererseits der Verlust des Mythischen zur extremen Verkleinerung, zur Banalisierung. Der Literaturwissenschaftler Karl-Heinz Bohrer bedauert in seiner politischen Typologie in der Zeitschrift Der Spiegel ausdrücklich den Totalverlust an mythischem Bezug, an Symbolhaftigkeit in der aktuellen deutschen Regierungsszene, die, wie er sagt, Unfähigkeit zur symbolischen Abbildung. Sie wird sichtbar am Verlust der Würde der Regierenden, die sich nur noch auf Funktion berufen und damit ihren Posten und ihr Einkommen meinen, ohne die größere Dimension ihres Amtes noch zu begreifen. Bohrer nennt sie ironisch die Unschuldigen, deren Bewusstsein sich reimt auf »Ich bin klein, mein Herz ist rein«. 30 Jahre Freizeit und freie Marktwirtschaft haben die generelle Mentalität der Unschuldigen gemacht, die weder historischer noch politischer Symbolik fähig sind. Diese schlaue kleine Moral, die Freizeitgesinnung, der die Nazis statt Symbolen nur noch die private Karriere übrig ließen, ist niemals mit dem politischen Denken in Berührung gekommen, das die 68er-Generation kennzeichnete unter der Metapher »die Fantasie an die Macht«, weshalb die Reste dieser 68er jetzt auch besonders fassungslos auf die unschuldigen Auftritte ihrer älteren Brüder in Bonn und aller Welt starren, deren Unschuld die Fantasie nachdrücklich ersetzt hat. An anderer Stelle definiert der Autor diesen ironischen Begriff Unschuld auch als Naivität und Beschränkung. Die Abspaltung und damit Defizienz der mentalen Ebene ist zugleich der Grund für deren Dysfunktion. Das Weltbild des puren Rationalisten verengt sich zum Schrebergarten und seine Intellektualität, nicht mehr von schöpferischer Inspiration der Fantasie in Bewegung gehalten, klumpt sich zu Ignoranz zusammen. Entmythisierung des Lebens bedeutet Profanisierung und Trivialisierung. Und mehr noch, die damit zusammenhängende Vergötterung der Abstraktion macht uns zutiefst unmenschlich. Der Mythenforscher Karl Kerenyi setzte sich als Verfechter eines echten Humanismus mit dem Für und Wider des abstrahierenden, nur mentalen Bewusstseins auseinander. Er nennt die Abstraktion notwendig und nützlich, denn sie macht die Idee, das an sich, erst möglich. Und ohne Abstraktion, sagt er, könnte es gar keinen Humanismus geben. Aber mit Abstraktion allein ebenfalls nicht. Doch etwas anderes macht die isolierte Abstraktion möglich. Da kann man auf einer Landkarte Punkte ankreuzen, die Städte sind, und einem Computer Zahlencodes eingeben, welche Raketen auf den Weg schicken. Und dann kann man die Punkte einfach ausradieren. Guérigny schreibt in einem Brief: Es gibt nichts Schmerzloseres, als einen Punkt auszuradieren. Denken wir aber nicht abstrakt, sondern womöglich sinnlich. Da ist eine Stadt in ihrer Konkretheit. Straßen, Leute, junge, alte, Frauen, Kinder, Hunderte. Ich kann leider nur andeuten durch Abstraktionen. Die Konkretheit selbst ist eine Abstraktion. Der Mann der Abstraktion kommt und radiert. Er denkt die Körper nicht, nicht die zuckende leibliche Wirklichkeit. Er ist unfähig, anders zu denken als in abstrakten Begriffen. Und Guérigny zitiert Rilke, den Dichter und Seher. Mehr als je fallen die Dinge dahin, die Erlebbaren. Denn was sie verdrängend ersetzt, ist Tun ohne Bild. Von Aktivität und Abstraktion ist das Zeitalter des Rationalismus geprägt und vom Trennen, Isolieren und Differenzieren. Denn diese Ebene des Bewusstseins ist dualistisch strukturiert. Das, was sich ergänzend miteinander existieren sollte, existiert gegeneinander, bildet Fronten, Ost und West, Kapitalismus und Sozialismus, Exoterik und Esoterik, Mann und Frau, Qualität und Quantität, ich und andere. Vom dualistischen Standpunkt aus hat das jeweils andere keinen Platz. Die Natur- und Geisteswissenschaften schließen die intuitiven Wissenschaften aus. Fortschritt schließt die Naturbezogenheit aus und umgekehrt. Auf beiden Seiten herrscht ein intoleranter Ausschließlichkeitsanspruch, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Die einen sind ausschließlich vorwärts orientiert, die anderen ausschließlich rückwärts. Doch keiner der beiden Wege ist sinnvoll, sagt Gebser. Alle Wege führen nur dorthin, von wo sie auch wieder wegführen. Entweder laufen wir im Kreise, unentrinnbar gefangen und befangen, oder wir laufen hin und her, von Gegensatz zu Gegensatz, und glauben, in diesem bindenden Hin- und Herlaufen läge eine Synthese. Es handelt sich also nicht um einen Weg, es handelt sich um einen Sprung. Vielleicht spricht die allgemeine Unsicherheit dafür, dass wir heute wie auf dem Sprunge sind. Denn der Abgrundtiefen wird man nur gewahr, und genügend Abgründiges wurde in all den letzten Jahrzehnten ja sichtbar, wenn man springt. Doch mit dem Erreichen oder Erspringen einer nur anderen Seite ist es nicht getan. Anders gesagt, die Lösung liegt nicht darin, dass wir schwupp wieder mythisch werden, wie das in der alternativen Gegenkultur versucht wurde, oder wie der Wahlspruch »Alles ist eines« und »Wirf den Kopf weg« mancher Neoreligiösen suggerieren möchte. Gebser stellt dem Rationalen vorwärts und dem Irrationalen zurück die Möglichkeit eines integralen Bewusstseins entgegen. Und dieses ist zusammengefasst in dem Satz: Nicht auf eine Bewusstseinserweiterung kommt es an, sondern auf eine Bewusstseinsintensivierung. Gegenwärtig sein nennt Gebser als die wesentliche Voraussetzung der integralen Struktur. Das bedeutet, unmittelbar Beziehung aufzunehmen, Beziehung zur inneren und zur äußeren Wirklichkeit, zur magisch-mythischen Ebene und zur mentalen Ebene, zu uns selbst und zu anderen, zum Leben und zum Tod. Beziehung ist nicht Denken, sondern Wahrnehmen. Im Wahrnehmen oder Gewahrsein findet eine Berührung bzw. ein Berührtwerden statt, das den Verstand nicht ausschließt, ihm aber auch keine beherrschende Rolle gewährt. Unser Auf-dem-Sprunge-Sein zeigt sich vor allem an einer neuen geistigen Bewegung, die als Spiritualität bezeichnet wird. Und diese findet viel eher außerhalb als innerhalb der Kirchen statt, welche die Zeichen der Zeit offenbar noch kaum begriffen haben. Außerhalb des etablierten Christentums bahnen sich Versuche an, eine Integration von Religion und Psychologie, und das heißt von mythischer und mentaler Ebene, zu finden. So ungeschickt oder spekulativ viele dieser Versuche sein mögen, man denke an die Parapsychologie, an Reinkarnationstherapie und Astrotherapie, an Anthroposophie, Bhagwan-Sekte und Indianer-Esoterik, so beweisen sie doch, dass die abendländische Geistesentwicklung aus der bedrohlichen Sackgasse der mentalen Abspaltung hinausstrebt. Eine tatsächliche und praktikable Vision von Integration bietet hingegen die buddhistische Lehre, die vor allem durch emigrierte tibetische Lehrer im Westen zunehmend Verbreitung findet. Darin wird als Quintessenz die Integration als das völlig erwachte oder reine Bewusstsein beschrieben. Bildhaft dargestellt durch den Meditationsbuddha Vairojana, von dem Chögyam Trungpa in seiner neuen Übersetzung und Kommentierung des tibetischen Totenbuches sagt: Vairojana ist beschrieben als der Buddha, der kein Hinten und kein Vorne hat. Er ist der totale Rundblick, alldurchdringend, mit keiner zentralisierten Eigenschaft. Deshalb wird Vairojana oft als eine meditierende Gestalt mit vier Gesichtern dargestellt, die alle Richtungen gleichzeitig überschaut. Er ist von weißer Farbe, denn diese Wahrnehmung braucht keine andere Färbung, sie ist allein die Urfarbe weiß. Vairojana hält ein Rad mit 8 Speichen, welches die Transzendierung der Vorstellung von Richtung und Zeit darstellt. Die gesamte Symbolik des Vairojana weist auf den dezentralisierten Zustand des totalen Rundblicks hin. Sowohl Zentrum als auch Rand sind überall. Er ist vollkommene Offenheit der Bewusstheit, welche die psychologische Komponente des Ich-Bewusstseins transzendiert. Trungpa beschreibt in dem Buch Tantra im Licht der Wirklichkeit die traditionelle meditative Methode und Form, um mit diesem Prinzip auch auf der mythischen Ebene in Berührung zu kommen. Auf die Scheibe des herbstlichen Mondes, der klar und rein ist, setzt du eine Keimsilbe. Die kühlen blauen Strahlen der Keimsilbe strömen grenzenloses, kühlendes Mitgefühl aus, das über die Grenzen von Himmel oder Raum hinausstrahlt. Von der Keimsilbe aus schaffst du dann einen Mahavairojana, Buddha, in weißer Farbe mit den Zügen eines Aristokraten, ein 8-jähriges Kind mit einem herrlichen, reinen, kraftvollen, königlichen Blick. Es wird nun die detaillierte Ausgestaltung des Visualisationsbildes beschrieben, die Haltung, die Robe, die Krone und so weiter. Und dann fügt der Autor hinzu: Was fangen wir nun damit an? Das Bild ist einfach und gleichzeitig unermesslich reich. Es hat Sinn für Würde wie auch für Kindlichkeit. Es hat eine Reinheit an sich, die aufreizend rein, aufreizend kühl ist. Wenn wir der Beschreibung von Vairojana folgen, scheint seine Gegenwart vielleicht wirklich in unserem Bewusstsein zu existieren. Ein königlicher Prinz, 8 Jahre alt, der aus einer Keimsilbe geboren wurde. Es tut allein schon gut, wenn wir einfach an ein solches Wesen denken. Selbst dieser überaus bescheidene Aspekt der tantrischen Meditationspraxis erinnert uns daran, welche emotionale Kraft, welche psychische Ladung inneren Bildern innewohnt. Das hat wohl fast jeder schon selbst gefühlt, wenn ein beeindruckender Traum das Tagbewusstsein regelrecht überschwemmte. Es dürfte auch klar sein, dass die psychologische Methode der bewusst herbeigeführten Imagination, auch wenn sie weit entfernt ist von der hochenergetischen Qualität der tantrischen Visualisationen des Buddhismus, kein Spielzeug ist. Wohl aber kann das sorgfältige Beachten von Träumen und spontanen Fantasien Erkenntnishilfe und kreative Inspiration bedeuten. Dabei können wir lernen, weniger zu interpretieren als intuitiv zu erspüren, weniger zu beurteilen und zu bewerten als zu akzeptieren. Wenn C.G. Jung behauptet, wirklich ist, was wirkt, so wird er damit der Wahrheit und Relativität, also der relativen Wahrheit aller unserer Erfahrungen, gerecht. In der Meditationspraxis des tibetischen Vairojana-Buddhismus wird den Meditationsgottheiten volle psychische Realität zuerkannt. Doch geschieht gleichzeitig der Sprung ins integrale Bewusstsein durch das Auflösen der visualisierten Bilder, sodass schließlich nur noch ihre reine geistige Qualität übrig bleibt. Dazu formuliert das tibetische Totenbuch die grundsätzliche Einsicht: Ach, dass ich, wenn der Zustand der Wirklichkeit mir hier dämmert, alle Bilder, die erscheinen, als die Spiegelbilder meines eigenen Bewusstseins erkenne. Dass ich nicht fürchte die Scharen der friedlichen und zornvollen Gottheiten, meine eigenen Gedanken formen. Der Dichter und geistige Grenzgänger Friedrich Hölderlin mag etwas von dieser Integration, die alle Strukturen, alle Vorstellungen von Strukturen, von uns selbst und der Welt und dem Überweltlichen relativiert und transzendiert, geahnt haben, als er schrieb: Denn siehe, es ist der Abend der Zeit, die Stunde, wo die Wanderer lenken zu der Ruhestatt. Es kehrt bald ein Gott nach dem anderen heim. Darum sei gegenwärtig. der Stoff, aus dem die Träume und Mythen sind. Unter diesem Titel hörten Sie eine Betrachtung über die moderne Entwicklung der Mythos Sehnsucht. Autorin war Uli Olvedi. Es sprachen Eva Garg, Paul Edwin Roth, Ernst-Erich Buder, Hans Kemner und Dieter Hufschmidt. Regie Till Bergen, Redaktion Wolfgang Kirchesch. Wir möchten Sie, verehrte Hörer, noch auf unsere nächste Sendung am kommenden Freitag hinweisen. Als letzte Sendung in diesem Jahr bringen wir einen kritisch-satirischen Rückblick unter dem Titel »Am Ende des schrecklichen Jahres«. Autor ist Felix Semmelroth. Diese Sendung können Sie am 28.12. um 19.15 Uhr im zweiten Programm von Radio Bremen hören.